Also, ich wollte gern anknüpfen an das, was ich am Schluss der letzten Veranstaltung gerade noch sagen konnte, dass Brückner im Grund der zur materiellen Gewalt gewordenen Repression der Wissenschaftstheorie erlegen ist, die nach Max Weber sagt, man dürfe unter keinen Umständen Werturteile äußern, die Wissenschaftsfreiheit stünde darin, dass man Tatbestände herstellt. Die Gegenposition, die damals noch gerade erst im Kommen war, war die, die ohne Zuhilfenahme von staatlicher Gewalt Repression üben wollte. Das waren Ansätze dieser Kommunikationstheorie. Die zeigt sich vor allem daran, dass Kollegen, die gefragt wurden, seid ihr solidarisch mit Brückner, folgendermaßen sich äußerten. Inhaltlich unter der Verweigerung der Solidarität. Demokratie verbirgt nicht das Recht, dass jeder öffentlich und in beliebiger Form zu einem beliebigen Zeitpunkt zu jedem Thema seine Gesinnung verkünden kann, ohne Rücksicht auf die Folgen. Die Folgen werden weniger durch die Gesinnung und mehr durch die Kommunikationsstrukturen bestimmt, die sich aus den allgemeinen politischen Strukturen ergeben. Wer sich öffentlich äußert, hat deshalb letztlich nicht seine eigene Gesinnung zu verantworten, sondern die einschätzbare und die faktische Wirkung, die seine Äußerung im System der Kommunikationsstrukturen hat. Wer also die öffentliche Hysterie anheizt, trägt an dieser Hysterie Schuld. Es ist dabei gleichgültig, ob er das wollte oder ob seine Gesinnung edel ist. Jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Durch die vorhandenen Kommunikationsstrukturen sind einige Gruppen und Personen stark in ihrem Spielraum eingeschränkt, öffentliche Äußerungen zu deuten und darauf zu reagieren. So zum Beispiel ein Minister, der staatliche Ordnung zu repräsentieren hat, Mitglied eines Kabinetts ist, Chef einer Abteilung ist, Maßnahmen der Regierung der Öffentlichkeit plausibel machen muss und so weiter. Es gibt auch Gruppen, die relativ großen Spielraum haben, deren gesellschaftliche Funktion es ist, einen zugemessenen Spielraum verantwortlich zu nutzen. Zu diesen gehören Hochschullehrer. Das Kriterium Verantwortlichkeit ist nicht die Gesinnung, sondern Wissenschaftlichkeit. Diese schließt die besonders gut ausgebildete Fähigkeit und Bereitschaft ein, auch die jeweils gegebenen Kommunikationsstrukturen zu erforschen und mögliche Wirkungen von öffentlichen Äußerungen zu berechnen. Wer also den Spielraum des Hochschullehrers so benutzt, dass dadurch zum Beispiel die öffentliche Hysterie vergrößert wird, hat entweder die Wirkung nicht berechnet, das heißt, er hat als Wissenschaftler versagt, oder er hat die Wirkung beabsichtigt, dann muss seine Wirkung an dieser Absicht gemessen werden. Das ist ein etwas noch nicht vollkommen gelungener Habermas, also Habermas-ähnliches Denken, aber man sieht gut die Funktion, wenn ich nämlich so Kommunikation durch den Mittelpunkt stelle, brauche ich keinen Staat, sondern gehe dann davon aus, ist es einer, der nach den gegebenen Regeln zu reden weiß, oder ist es einer, der eben nicht dazu gehört. Das heißt, mit dieser Methode sind sogar sehr viel feinere und unauffälligere Ausschlussmethoden möglich, als mit dem offenen Holzhammer des Berufsverbots. Hier sind noch Kombinationselemente von Max Webers Verantwortungs- und Gesinnungsethik und so weiter und der Hinweis auf die Hysterie, die außerhalb herrscht, als Hemmung des Redens, ist natürlich wirklich ein bisschen einfältig, denn da hätte fast niemand je reden können. Also Galilei und andere hätten da natürlich genau mit derselben Methode fertig gemacht werden können. Du beunruhigst ja unsere Bauern, wenn die nicht mehr glauben, dass der Himmel bevölkert ist, etc. Gut. Das war also das Letzte, was ich letztes Mal gerade noch sagen konnte. Zwischen zwei zur repressiven Gewalt gewordenen Systemen sitzt sozusagen Brückner in der Klemme. Einmal das damals noch ganz übliche Max-Weber-Schema, Tatsachenfeststellung, ja, Werturteil, nein. Auf der anderen Seite das neu hervorkommende Kommunikationsmodell, was dann durch Habermas sozusagen zur Vollblüte und zur herrschenden Lehre gerade auch an der Frankfurter Uni und anderen geworden ist. So, das ist die äußere Situation. Jetzt versuche ich, hat jeder dieses Blatt auch? Das ist ein besonderes Brückners Wissenschaftspraxis in Ansätzen. Liegt das hier aus? Ja. Auf Kante? Du hast es auch. Okay, das ist nur manchmal umgedreht. Es hat eine Rückseite. Hier. Ach du weißt, was ist da unten? Das sind relativ viele. Also. Jetzt versuche ich